er aber sprach zu ihnen: Sag ich's euch, so glaubet ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Und lasset mich doch nicht los. Darum, von nun an wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Sie sprachen aber: